Hallo? Kacke, bei mir nimmt es gerade. Oh Mann, ich weiß nicht, was der da gerade macht. Aber hörst du mich denn gerade? Ja, mit Rauschen verbunden, aber ich höre dich. Aber da war gerade, der Ausschlag war gerade, als ich nicht geredet habe, war es komplett blau, fast schon. Habe ich mich bei dir reingehackt? Ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wenn da nichts zu hören ist, dann schneide ich das weg, keine Ahnung. Aber ist es vielleicht, höre ich mich vielleicht bei, also ich höre ja nicht mich, aber ich höre das Rauschen. Ja gut, aber auch nicht immer, wenn ich spreche. Weißt du, ob es dann so ein Wieder, aber das ist so komisch. Aber du hast ja auch Kopfhörer eigentlich. Und die sind ja nicht so laut, die Kopfhörer. Nee, Oder ich nicht. verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Hättest du Ich zur habe ein Not bisschen noch die Angst. anderen zur Ja, Hand? die habe ich. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt. Ach, ich weiß auch nicht. Ist kompliziert. Du, das wird vielleicht einfach eine Folge, wo wir ein bisschen aneinander vorbeireden. Ja, das kann gut Im sein. Schnitt kannst du ja dann alles so. Ja. Ja. Also wir machen alles nur für euch, Hörer und Was sieht? Hörerinnen. Ich habe richtig Angst. Da sind einfach so komplett große blaue Balken. Oh Gott. Ja, aber das ist Und nicht ich weiß gut. nicht warum. Das ist nicht gut. Naja, vor allem, wenn sie nur wären, wenn ich rede, wäre das ja okay. Aber wenn du redest, was ist das denn, was der hier Ich aufnimmt bin in dann? einem anderen Land. Das kann mich nicht hören. Ja. Wollen wir doch auf die Alten zurück? Sollen wir mal ganz kurz Stopp machen und ich höre mir das mal gerade an? Ja. Also nur, ob das ganz katastrophal sich Ich anhört. Also du mache auch kannst auch Stopp, deine. dann hast du es von der Ja, Länge und her dann. auch. Okay. Genau. Also wenn ich jetzt spreche, Geht es immer dann noch aus? schlägt es bei dir immer noch aus oder geht's? So, nimmt es auf. Ja, es schlägt aus. Ja, bei Sehr mir auch. gut. Und du wirst nicht aufgenommen, während ich rede. Das ist auch schon Ja, mal du gut. bei mir auch nicht. Es tut so gut, dass es einfach geht. Das sieht ziemlich gut aus bei mir. Ich hoffe, also ich weiß nicht, ich kann von der Lautstärke, kann ich mich, glaube ich, noch ein bisschen. Wird das jetzt lauter oder wird es gerade leiser? Es verändert. Hörst du mich lauter oder leiser, wenn ich hier dran drehe? Nee, macht keinen Unterschied. Okay. Ich habe jetzt nur, Test, Test. ich hab Hallo, jetzt nur hallo. gemerkt, wenn ich das Mikrofon bewege, dann hört man das auch. Also, Ja, das jetzt sind stimmt. halt so Das wie hört man so ein alle bisschen. Geräusche noch verstärkter wahrscheinlich aus der Umgebung. Ja. Ja. Gut. Schön, dich zu Schön, hören. dich zu hören. Sag mal jetzt. Sehr gut. Jetzt? Oh Gott, ja. Ja, ich stimme mich in unsere Folge ein. Ich trinke ein Getränk mit P. Okay, warte, lass Ich mich lasse dich raten. raten. Meinst du, da komme ich drauf? Ja, du könntest drauf kommen. Ich habe dir schon Ist ein es? Foto von geschickt. Ach, das ist das gleiche wie beim letzten Genau. Mal. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Oder wie es heißt. Wie heißt das denn Pins. nochmal? Ah ja, genau. Ja. Pims. Ich glaube, ich habe es noch nie Was getrunken. sagen viele? Aber ihr verpasst was. Es ist lecker. Ist lecker? Ich mag es ganz gern. Ich glaube, das ist so ein englisches Getränk. Also die Engländer kennen das, glaube ich. Also eine Engländerin, die ich kenne, kennt's. Und das ist ja schon mal, Genau. das heißt Ja. schon was. Und ich habe eine Kollegin. Wenn ich zu der gehe, dann will ich meistens Pimps trinken, weil die pimpt das so schön. Bei der ist es einfach immer perfekt und die macht dann noch x Früchte rein und es sieht dann so schön aus und es trinkt sich so gut. Wie trinkst du das denn jetzt gerade? Nicht so spektakulär, nur Pimms und Ginger Ale. Ja, aber das klingt ganz Ja, lecker. aber eigentlich gehören Gurken rein und wahrscheinlich noch Eis oder so, weißt du. Es ist so die Okay. Light-Version, das, was ich im Okay. Haushalt habe. Ja, ach, Hauptsache der Ja, Alkohol ist und ich da. trinke das P. Das ist sehr gut. Ich trinke nur Wasser. Wasser habe ich auch noch. Ja. Hm. Hast du gemerkt, ich habe das P gesagt und nicht der P. Ja, und ich muss gestehen, es hörte sich falsch an. Schön. Aus deinem Mund. Jetzt hast du dein Ziel erreicht. Also es spielt eigentlich keine Rolle, wie ich den Buchstaben sage. Es ist immer falsch. Irgendwie hört sich's immer falsch an, ja. Jetzt bald kommt dann noch die P, oder? Ja. Dann drehst du vollkommen durch. Olli P. Bald kommt Olli P, genau. Special Guest. Ja. Er sitzt neben mir. Oh, hi. Der wohnt, glaube ich, auch in Köln, ne? Also es würde sich anbieten. Ich finde den so sympathisch. Dass er mal zu diesem Erfolgspostcard kommt. Podcast kommt. Das neue Erfolgsformat. Wir schicken uns Postkarten. Der Podcast. Postcast-Podcast. Okay, das ist eine Millionen-Idee, die wir jetzt hier in den Äther. Ja. Sollten wir erwähnen, dass viel wir besser klingen? Professionelle Technik haben? Oder meinst du, die Leute merken das also, schon seit der ersten Minute? Also wenn sie es nicht merken, will ich meine 40 Franken zurück. Das stimmt, ja. Es klingt hervorragend. Ich kann das gerade irgendwie noch nicht so richtig einschätzen. Also weil du hörst dich für mich jetzt so über Skype ganz normal halt an. Aber ich glaube, auf der Aufnahme sie hört sich halt besser ja, an. Ja, und du rauschst nicht, du das ist gut. Bist nicht abgehackt. Also du klingst wirklich das ist auch besser. Gut. Ja, das ist gut. Also ich hoffe, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, wir haben jetzt professionelle Mikros. Ja. Nennt man das so? Ich weiß nicht, naja, wie man das ich weiß nicht, nennt. Wie professionell sie sind, aber wir haben Mikros. Und ja, das fühlt sich aber wir gut haben kein... an, weil man hat, also ich habe ja vorhin immer die Hörer vom Handy gehabt, mit dem Mikrofon dort dran. Und dann hielt ich mir das immer so vor den Mund und hatte eine Hand, war immer besetzt. Und jetzt kann ich so wie eine Italienerin mit den Händen mitsprechen, Gebärdensprache nebenbei betreiben. Und fühle mich so vogelfrei und professionell. Ja, das ist ziemlich gut. Ich war gerade kurz ein bisschen geschockt, weil mein Freund zu mir kam. Tut das weh? Nee. Und kennst du diese Schokobonbons Riesen? Ja. Stork-Riesen. Ja. Als Stork-Riesen, ja. Genau. Damit kam er gerade mit ins Wohnzimmer, hatte das so zermatscht in der Hand. Und daran hing so eine halbe Krone vom Zahn. Ist eine ganze. Ist eine ganze. Oh, das wäre teuer. Und ich habe nicht verstanden, was er mir sagen will. Er stand nur vor mir mit diesem Ding und ich dachte, ich habe das gar nicht erkannt, was das ist. Dann habe ich erkannt, dass es ein Bonbon ist und dann habe ich gesehen, da hängt was dran. Gute Besserung. Also das ist das Falsche dafür, aber ne? Ja, also ich habe gefragt, ob es weh tut. Er hat nein gesagt, aber aua. Oh. Kannst morgen zum Zahnarzt gehen. Hat der eine Zahnversicherung? Hast du eine Zahnversicherung? Er redet nicht mehr. Er kann nicht mehr sprechen. Ah doch, hat er. Er sagt, hat er. Ja, dann kann er weiter essen. Kann ich irgendwas für dich tun? Oh. Blutet es? Blutet es? Nee. Ziemlich spektakulärer Start. Diese oh Gott, Folge. Ich hab. Ja. Oh Gott. Voll erschrocken. Im ersten Moment dachte ich, Lucy hätte das gegessen und er hätte das irgendwie aus ihrem Mund genommen oder so und wollte mir das zeigen. Aber dann, als ich diesen Zahn gesehen habe, Gott, oh Gott. Ja. Ja. So. Jetzt versucht er da seine Krone zu befreien von diesem klebrigen Schokozeug, ja um die dann wenigstens, weiß ich nicht, ob man da noch was mitmachen kann. Aber könnt ihr die jetzt verklagen? Werdet ihr reich? Ich glaube, wenn wir in Amerika wären, dann schon, ne? In Deutschland weiß ich nicht, ob das... Wahrscheinlich ist man da selber schuld, wenn du das... Ja. Oh, die sind aber auch echt fies. Ja, ich habe gerade das Gefühl an den Zähnen, wie es sich anfühlt, wenn man die isst. Das man hat wirklich das Gefühl, die Zähne ziehen das ab. Aua. Oh Gott, ja. So, ein turbulenter Start. Wir hoffen, euch geht es besser. Ja. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt Werbung gemacht für Pimps und Anti-Werbung für Storkkaramell. Ich glaube auch, ja. Oh Gott, oh Gott. Tja. Ja. Ja, willst du uns was sagen? Ja, ich kann euch ein bisschen was... Haben wir überhaupt schon gesagt, dass wir uns heute um das P kümmern? Aber du sagst auch das P. Im Fall. Ja, das ist ja auch richtig. Das ist doch auch richtig. Ich habe auch das P gesagt. Ja, aber bei dir hört sich das falsch an, weil du immer der sagst. Da kommst du jetzt nicht mehr raus, es hört sich jetzt immer falsch okay. an. Also ja. Der P. Der, die das P. Ja, Folge 16, Buchstabe 16, ne? Liegt ja auf der Hand mal wieder. Ja. Der Buchstabe P ist schon sehr, sehr weit hinten in unserem Ranking. Okay. Von den 26 Buchstaben, also von 26 Plätzen, ist er auf Platz 21. Wow. Also schon sehr weit hinten mit einer Häufigkeit von 0,79. Und wir sollen Wörter finden damit? Ja, ja. Das hätte ich aber eigentlich gar nicht gedacht. Irgendwie kam mir das P nicht so vor, als ob das so weit hinten ist. Oder? Ja, ich bin auch am Überlegen. Gut, welche Buchstaben sollen... Also, ja, die klassischen, aber... Irgendwer muss da ja sein, ja, ne? In ja. dem hinteren Bereich. Ich bin gespannt, was uns einfallen wird. Und dann habe ich noch... Oh Gott, jetzt muss ich das Fingeralphabet hier... Also, Handfläche... Ich muss es erstmal kurz selbst verstehen. Weil wir haben ja schon mal versucht, Folge P aufzunehmen. Da habe ich mich damit beschäftigt und jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Also Buchstabe P. Indem die Handfläche nach unten weist, okay. der Zeigefinger nach vorne zeigt und Mittelfinger und Daumen einen Kreis Hä? Bilden. Die restlichen Finger liegen an der Handfläche. Okay. Ah, also aber du machst die Hand quasi Hand, also zeigst nach ja. unten, die Handfläche ja. zeigt nach unten. Dann machst du mit Mittelfinger und Daumen, machst du ja. zusammen. Ringfinger und Kleinfinger machst du einfach an ja. die Handfläche ran. Und Zeigefinger zeigt nach vorne. Okay. Das ist so ein bisschen ein liegendes P. Ja, ich wollte gerade sagen, von vorne sieht man ja eigentlich nichts. Nee, von vorne siehst du eigentlich dann nur den Zeigefinger. Verrückt. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich sollte man dann die Hand noch so kehren, dass der Zeigefinger nach unten zeigt. Dann wäre es ja, genau, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen unbequem, ja, ne? Das ist irgendwie eine komische Haltung dann. Ja. ja. Und dann habe ich noch was gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber haben wir irgendwie nicht weitergeführt. Und zwar gibt es ja, wenn man telefoniert und dann was buchstabieren will, gibt es ja. ja auch immer ein Wort für. Und das P, weißt du, was das Polarbär. P ist? Polarbär. Nein, ich weiß es nicht. Also hier steht, es gibt drei verschiedene Versionen. Es gibt einmal Paula, okay. dann gibt es Petra oder Papa. Okay. Aber ich finde irgendwie, ich glaube, Paula kam mir so auch am bekanntesten vor, weil ich finde Papa ehrlich gesagt ein bisschen... Also weiß ich nicht, das ist doch immer so, sind ja schon oft Namen. Ja. Ich kann das nicht, ich kann nur A wie Anton, ich B wie Bertha. Sagen, ich sagen, wenn ich buchstabieren muss, C wie Cäsar. Mache ich das nie so. Ich finde das irgendwie so albern. Ich auch nicht, aber ich finde es auch richtig albern, vor allem, wenn man es halt nicht so richtig kann. Ja. Weil ich kann halt immer, wenn ich zum Beispiel meinen Namen sagen würde, Maren, okay, da hört man so schon, dass es mit M anfängt. Aber gerade M und N sind ja immer so ein bisschen, ja, oder ja. ne, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, was M ist. Martha. Ja. Vielleicht kann ich das doch besser, als ich dachte. Aber ich könnte halt niemals meinen Namen so buchstabieren. M wie Martha, A wie Anton. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich werde dann auch immer, wenn ich dann irgendwo mal anrufe und die buchstabieren mir das so, dann wäre ich immer verrückt, weil ich da gar nicht hinterherkomme. Weil ich dann nur diese ganzen Namen höre und gar nicht das Wort an sich rausfiltern kann. Ja. Das ist immer schlimm. Ja, genau, das hatte ich noch als Fakt. Das ist cool. Wir müssen uns ja eh überlegen, was wir dann in Runde 2 machen. Ja, das steht noch in den Sternen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zum Glück, ja. Ja, dann zieh du doch mal eine Karte. Ja, mach ich doch. Ich ziehe die 6. Karte. Ein Getränk. Und zwar nicht meins. Okay, schade. Darf ich jetzt auch einen Cocktail sagen? Ja, gut, die Cocktail-Dings kommt halt vielleicht noch. Ist noch eine eigene, ne? Dann sage ich Pepsi. Ah, gute Sache. Also, ich bin zwar nicht auf der Pepsi-Seite, aber... Wollte ich auch gerade sagen, ich bin, also Pepsi, nee. Wenn, dann Cola. Aber ich trinke es eigentlich sehr selten. Ja, ich trinke schon ab und zu mal Cola, aber da gibt es ja mittlerweile auch noch also ganz viele andere Marken. Stimmt. Aber Pepsi finde ich da auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Ja, was ich aber irgendwie, weiß nicht, weil ich ein bisschen doof bin, erst vor ein paar Monaten so richtig gecheckt habe, ist, dass Cola einfach mit einem Schnitz Zitrone getrunken werden muss. Es ist viel besser. Wieso? Ach so. Okay. Es ja, ist schon so ein besser, bisschen auf jeden diese Fall. Klebrige Süße. Also es gibt ihm so das gewisse Etwas. Ja, das stimmt. Ja, das mag ich auch gerne, so mit einer Scheibe Zitrone. Ja, das ist wirklich... Also wenn ich bestelle, dann nur noch mit Zitrone. Ja, ganz oft ist das aber auch so, dass die das, wenn jetzt zum Beispiel an einem Tisch mehrere Leute sitzen und jemand bestellt Cola und irgendeiner bestellt Cola Zero oder so, dass die dann in eins von den beiden eine Zitrone machen, um die halt zu unterscheiden. Und das finde ich dann immer voll gemein, weil ja dann nur der eine die Zitrone hat. Ja. Aber das ist auch lustig, oder? Es gibt eigentlich nur noch Cola Zero. Es gibt kein Cola Light mehr. So im... Das habe ich eh nie verstanden. Ja, die wollten ja, dass es männlicher ist. Zero war eigentlich für die Männer und Light für die Frauen. Und jetzt gibt es nur noch Zero. Ja. Ich weiß noch die... Mag ich trinke, wenn dann Cola, dann schon richtig. Ja, mittlerweile auch. Früher habe ich immer Light genommen. Warum? Ja, wobei, ich weiß gar nicht. Weil es mir aber wirklich irgendwie besser geschmeckt hat als... Ja. Echt? Oder nehme ich Zero? Ich weiß es. Ich bestelle so selten, ich weiß es nicht mal. Ja. Aber das weiß ich noch. Damals die Werbung, als Zero neu rauskam, das war wirklich voll auf Männer ausgerichtet, so Mannskraft. Ja, jetzt wo du es sagst, extrem. Ja, stimmt. Ja. Und jetzt hat es sich komplett durchgesetzt. Das finde ich noch interessant. Ja, voll. Ich habe gerade ein Problem. Okay. Ich habe dir eben schon kurz davon berichtet, dass meine Bluse in dem Reißverschluss meiner Hose festhängt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das ist Problem Nummer 1. Aber Problem Nummer 2 ist, dass ich gerade auf Toilette muss. Und ich nicht weiß, ob wir jetzt kurz unterbrechen sollen und ich irgendwie versuche, aus dieser Hose rauszukommen. Oder ob ich einfach die nächste Dreiviertelstunde einhalte. Wobei, ich könnte ja die Bluse einfach ausziehen, ne? Kannst du die ausziehen, wenn sie festhängt? Ja, die hat ja Knöpfe. Die kann ich ja aufknöpfen. Okay, aber dann, wie bringst du die Hose auf? Also das ist ja fast wichtig. Da hängt dann halt die Bluse dran an der Hose. Ja, aber kriegst du den Reißverschluss nicht auf. Der ist ja schon so halb auf. Also es reicht, um die Hose ausziehen zu können. Ich glaube, ja. Also du darfst gerne das erste Mal live strippen. Ja, dann gehe ich jetzt das erste Mal live auf Toilette. Also naja, ich gehe auf Toilette und wir schneiden das später. Mach du das. Okay, ich bin so schnell da, wie ich da sein kann, mit dem Reißverschluss, mit Bluse im Reißverschluss. Das ist gut. Okay, bis gleich. Irgendwann muss es ja passieren, dass jemand von uns aufs Klo muss. Und das ist nur natürlich. Währenddessen noch ein bisschen Pimps. Ich könnte auch wieder ein bisschen Maren, oh Maren. Das Marenlied kam recht gut an. Das letzte Mal hatte ich so das Gefühl. Es gab Stimmen, die dieses Lied gerne als Single hätten. Wahrscheinlich wäre es dann iTunes, Spotify, Platz 1. Schätzungsweise. Ganz bescheiden geschätzt. Frage ist nur, welche Kategorie? Kategorie ich vermisse meine Podcast-Partnerin und singe sie herbei. Maren, oh Maren. Ich höre sie. Wir wissen nicht, wo Bluse und wo Hose ist. Sie kommt, sie kommt. So. So. Hast ja. du wieder gesungen? Ja. Wirklich? Problem ist jetzt, ich kriege die Bluse nicht mehr an und jetzt hängt sie so komisch an mir runter. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, doch so rum? Ja, doch so rum geht's. Okay. Also, wie angezogen bist du jetzt? Ja, ich habe ja noch unter meiner Bluse einen Top und habe die Bluse jetzt wieder drüber gezogen. Und Hose habe ich natürlich auch an, aber die ist halt auf. Vielleicht generieren wir jetzt neue Hörer, ne? Ich habe es gerade nochmal versucht und ich glaube, die Bluse ist schon kaputt. Also die hat schon ein Loch jetzt an der Stelle. Ich krieg's nicht. Keine Chance. Ich muss später aufschneiden. Noch versuchen. Ja, wahrscheinlich. Ach, das ist ärgerlich. Boah. Ja. Okay. Du musst ein Getränk mit P noch sagen. Pfirsichnektar. Okay. Habe ich wahrscheinlich schon mal getrunken. Gehe ich mal davon aus. Ja. Ich finde das eigentlich ganz lecker, so Fruchtnektäre. Ja. Wie sagt man? Einfach nur Fruchtnektar? Aber Mehrzahl. Früchte. Früchte in den. Fruchtnektar. Nektars. Ich glaube, es ist einfach Nektar, oder? Plural von Nektar schreibt ist Nektar. Schreibt es uns. Genau. So wie ihr sonst auch immer schreibt. Wir werden immer noch wahnsinnig überflutet von all den Mails von Folge N. Auf jeden Fall. Es ist schön, so treue Hörer zu haben. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber du verdünnst das dann noch irgendwie mit Wasser, oder? Nee. Fruchtnektar. Also wenn... Einfach so pur? Wenn mal, also es kommt auch selten vor, sehr selten. Aber wenn, dann schon voller Geschmack. Okay. Was ich zum Beispiel aber lustigerweise als Kind gedacht habe, dass ich Apfelsaft niemals verdünnt trinken werde, weil das ist schrecklich. Das hat ja keinen Geschmack mehr. Und siehe da, Saskia ist älter geworden und weiser geworden und sie bestellt sich nur noch Apfelschorle. Ja, Apfelschorle ist doch auch voll lecker. Wieso dachtest du, dass das nicht schmeckt? Ich mochte einfach nichts, was mit Wasser verdünnt ist. Also ich trank auch nie Sirup. Ich finde das auch heute noch so... Ja, nee, so Sirup trinke ich eigentlich auch nicht, aber so... Ja, ich glaube, Pfirsichnektar habe ich glaube ich auch noch nie getrunken. Aber jetzt so andere Sachen. Also noch Apfel, finde ich, kann man auch pur trinken und Orange und so auch. Aber ich würde mir zum Beispiel so Maracuja. Ja. Würde ich mir nie als Saft, sondern immer als Schorle bestellen. Gut, eben also sowas Verrücktes gibt es ja hier nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich glaube sogar in Folge A haben wir über Apfelschorle gesprochen. Ja, und Ananassaft. Hallo. Der berühmte Ananassaft, natürlich. Ganz vergessen. Ja. Ja. Was ist jetzt? Oh, was hast du? Das ist, jetzt bin ich mit den Kopfhörern in meinen Haaren hängen geblieben. Okay. Das ist eine turbulente Folge heute. Ja, also keine Einschlaffolge. Es ist so spannend. Es ist so viel Action hier. Aber soll ich einfach mal... Ich werde dich übrigens nachher auch kurz allein lassen. Ich muss mein Getränk auffüllen. Aber wir machen jetzt zuerst noch. Okay. So. Jetzt habe ich wieder was gezogen, was wir schon beim letzten Mal hatten. Hast du die Kategorien nicht ausge... Nein, ich habe nicht so gut sortiert. Ich habe die Kuchensorte... Hatten wir Kuchensorte nicht auch letztens erst? Ja. Ich blicke nicht mehr durch. Mehr. Hatten wir das in Folge O? Nee, warte, wir hatten doch... Ah, was war das? Hatten wir es im N? Ich überlege, was hatte ich für einen Kuchen? Nougat, N. Ich überlege auch. Ja. Ja, ne? N. Das war im N. Okay, dann mache ich es raus. Dann habe ich eine neue Karte. Und zwar Berufe. Okay, das hatten wir nicht. Pilot. Mhm. Ja, könnte ich nicht ausüben, sehe zu schlecht. Ja. Würdest du es überhaupt wollen? Na, ich glaube, die Verantwortung wäre mir ein bisschen zu groß, wenn was passiert. Aber ja, ich finde, Piloten haben so ein wahnsinniges Image, dass es so Frauenhelden sind. Ja, das und stimmt. Dann mit der Sonnenbrille und ihrem Köfferchen durch den Flughafen hetzen. Ja, du kannst dir auch nicht vorstellen, wie viele Menschen als Pilot an Karneval gehen, weil sie denken, so können sie Frauen aufreißen. Das ist ja lustig. Ja, gerade so Sachen in so Anzügen, also so... Also, ne, Feuerwehrmann... Okay, Feuerwehrmann vielleicht nicht unbedingt. Okay. Das wären eher die Kinder. Aber jetzt so Polizist und Pilot und irgendwie so, also alles, was so einen Anzug halt Anwalt. Hat. Ja, okay. Vielleicht auch, aber Anwalt ist nicht so ein spektakuläres Kostüm. Ja, genau, Sachbearbeiter. Okay, ich sehe. Das sind die Sachen, die richtig gut gehen. Ja. Okay, ja. Und ja, der Pilot. Wäre ich auch nicht. Aber ich muss auch sagen, dass seit da diesem, was war's, Germanwings Absturz, da der Selbstmord. Ja, ist das Image nicht mehr so gut? Also ich bin wirklich jetzt jedes Mal schaue ich schon, wer ist der Pilot? Lacht er? Hat er, strahlt er Lebensfreude aus oder? Ja. Ja. Ja, meine Mutter guckt auch immer. Die guckt immer, dass er nicht zu jung ist und nicht zu alt ist. Weil wenn er zu jung ist, hat er keine Erfahrung. Und wenn er zu alt ist, kann er einen Herzinfarkt bekommen. Ja, hat was. Ich weiß, sie hat aber, glaube ich, noch nie halt was unternommen, wenn es zu jung oder zu alt ist. Was soll sie machen? Sie sieht den ja in dem Moment, wenn sie ins Flugzeug steigt. Sagt man ja nicht, ich fliege nicht mit, sie sehen mir ein bisschen zu alt aus. Herzinfarktgefahr. Ist zu hoch. Ja. Ja. Was ich mir... Aber ja. Nee, das kannst du... Diese Denkpause kannst du rausschneiden. Okay. Letztes Mal kürzlich hatte ich eine Premiere. Und zwar kam die Durchsage, oder? Willkommen an Bord, bla bla bla. Von einer Pilotin. Und ich glaube, ich hatte das tatsächlich noch nie. Echt? Ach, ich glaube ich schon. Ich fand es toll. Also, aber eben, es ist so exklusiv, dass es mir auffällt. Ja, das stimmt. Es sind schon mehr Piloten, glaube ich, immer. Das ist dieses Klischee, Stewardess und Pilot. Ja, genau. Ja, eben, wahrscheinlich hat man genauso selten eine Pilotin, wie man halt männliche Steward hat. Wobei die sehe ich schon noch häufiger, ne? So männliche ja. Stewards? Stimmt. Ja. Stimmt, stimmt. Hm. Okay, hm. Also jetzt soll ich jetzt das Getränk auffrischen? Ja, mach das. Dann hast du eine Denkpause und darfst mir was vorsingen oder so. Ich lass mich überraschen. Ich hör's dann im Podcast. Ja. Bis gleich. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe. Wenn sich dann jeder einmal vorstellt, bitte. Das gerade war Saskia, sie ist Pilotin und sie ist hier wegen ihrer Flugangst. Ja. Ich finde es schade, dass sie jetzt schon wieder gegangen ist, weil wir könnten gemeinsam an ihrem Problem arbeiten. Aber wenn sie sich weigert, dann kann man nichts machen, weil es muss auch von ihr auskommen. Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss. Aber ich bin einfach doof. Hello again. Das ist richtig dumm, wenn man mit sich selbst redet. Ich kann schon mal spoilern, ich habe nicht gesungen. Schade. Aber es könnte ja. Eine neue Rubrik sein. 5 Minuten mit Maren. Oh, 5? 5 Minuten. Bist du verrückt? Ja. Wir können auch 50 Sekunden sagen. Okay. Das reicht auch. So, ist jetzt das Getränk ich wieder aufgefüllt? Ich bin aufgefüllt, ja. Also das Glas. Du bist aufgefüllt, sehr gut. Ja. Dein... Hast du die Serie Friends geguckt? Nein. Warum ich nicht? Ich werde schon auf der Arbeit gesteinigt dafür. Ja. Ich wollte nämlich jetzt aus meinem P-Beruf ein Quiz machen. Ja, kannst du ja trotzdem. Ich bin sehr schlau. Ja, weißt du, was Ross von Friends für einen Beruf hat? Ja, klar. Na dann. Der ist nämlich Ping-Pong-Weltmeister. Fast. Okay. Aber Ping-Pong-Weltmeister ist auch gut. Vielleicht nehme ich das auch stattdessen. Nein, er ist Paläontologe. Ja. Also, der kennt sich mit Dinosauriern aha. aus. Okay. Ja, und irgendwie hatte ich das gerade im Kopf. Dass du so dir so ein Wort merken kannst. Ja, irgendwie verrückt, ja. ne? Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Kennst du dich denn auch mit Dinosauriern aus? Nein, überhaupt nicht. Hm. Ich finde auch Ross am doofsten von Friends. Vielleicht mache ich mir gerade Feinde. Ist mir egal. Okay. Aber von den Männern ist er der doofste. Ja, ich stimme dir einfach mal zu. Ja. Mach das. Warum hast du noch kein Friends? Also, ich würde am liebsten jetzt gerade abbrechen, damit du Friends gucken ja, kannst. Ja, dann schaust du alle Harry Potter 5-mal. Ich habe, glaube ich, jetzt fast jeden fast einmal geguckt, wenn das als okay, Angabe reicht. Okay, dann schaust du auch noch Sissy 2-mal. Wieso? Ja, da habe ich kein Problem mit. Und okay. Dann, was war denn noch? Du irgendwas, was du auch nicht geschaut hast. Viel. Ja. Sehr, sehr viel. Schon bald können wir ja was verraten, gell? Was auch um Filme sich handelt. Ja. Und das wird schlimm. Ich glaube, ich habe jetzt eine Woche lang Albträume. Ach, Quatsch. Hm. Naja. Naja. Ja, mehr kann ich aber auch zum Paläontologen nicht sagen. Also als Kind konnte ich die Dinosaurier. Ja. Ja? Und dann bist du älter geworden. Bin ich älter und dement geworden. Ja, schade. Verstehe. Aber sie sind schon süß mit ihrem kleinen Stummelärmchen zum Teil. Zum Teil. Ja, das stimmt. Ja, das Ding ist, das habe ich mal, hat mal jemand gesagt, eben, ich meine, Dinosaurier, klar, wir finden die Knochen zum Teil, also wir vor allem, Ich letztens im Garten. aber eigentlich wissen wir nichts. Außer diese Knochen. Nee, das stimmt. Die könnten, ja, ich weiß nicht, die hatten ja Schuppen und Federn und Flügel und Panzer und alles. Spezielle Tiere. Ja. Könnte sich mit Ross von Friends mal austauschen. Der aber kennt sich den aus. Den mag ich ja nicht. Ja, stimmt. Ja, schade. Aber ein schöner Beruf. Schön eingegeben. Ja, ja, nicht so auch. Schön wie Ping-Pong-Weltmeister, aber ziemlich nah dran. Ja, ziemlich Tut mir leid. So, willst du mal, du bist dran mit ziehen. Ich? Ja, stimmt. Ja, ich habe doch gerade Beruf gezogen. Stimmt. Sag eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich wollte gerade sagen, hey, seit wann haben wir Zahlen mit P? Also seit wann ist Zahl eine Kategorie? Zwischen 1 und 10. Dann nehme ich mal wieder die 7. Weil die 7 Lucky meine seven. Zahl ist. 1, 2, 3, 4, yes. 5, 6, 7. Okay, deine Verantwortung. Mhm. Song oder Künstler? Oder beides? P, Olli. Mit P. Wie wär's mit Peter Maffay? Oh Gott. Maren. Ich habe gerade nach Namen mit P gesucht, da ist mir Peter eingefallen und dann ist mir Maffay eingefallen. Oh, Maren. Es tut mir leid. Na, ja, okay. Das ist doch der von Tabaluga, ne? Ja. Okay. Ja, erzähl uns alles. Ja, ich bringe den immer nur mit Tabaluga in Verbindung. Okay. Und das reicht, um sich in dein Gehirn reinzufressen. Ja, okay. Schon. Ja. Wer dir, ich überlege gerade, ob mir noch jemand einfällt. Ich bin auch am Studieren. Mir kommt nur ein Lied in den Sinn, aber ich weiß gar nicht, ob es so heißt, wie ich den Refrain im Kopf habe. Okay, das ist sinnlos. Na, na, na, power on me, my mind, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Irgendwie so, power on me, irgendwas, also nur power. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hallo? Das war so schön gesungen und so explizit. Ja, das war wunderschön. Ja, kann sein. Es gibt bestimmt 100.000 Lieder, die Power heißen. Ja, ich glaube, es heißt Power on Me. Da gibt es nur eins. Okay. Okay. Aber ich will einen Künstler. Muss doch Künstler geben. Ich glaube, das ist eine Kategorie, wo wieder sehr, sehr viele Hörer zu Hause verzweifeln, weil wir uns so doof anstellen. Und die ist doch klar. Ich habe 10 Künstler aufs Mal. Ja, es gibt bestimmt auch noch ganz viele. Aber es ist die Frage, ob man den Nachnamen zuerst nimmt. Die Ex-Frau von Johnny Depp, Vanessa Paradis. Die singt ja auch. Kannst bei V nochmal okay. Wiederkommen. Ja. Schöne Kategorie. Ja. Ja, wir sind wieder auf dem Höhepunkt, aber es ist lang kein Unfall mehr passiert. Ja, also würdest du bitte... Keine Zähne rausgerissen. Es wird ein bisschen langweilig, die Folge. Könntest du noch irgendwas bieten? Ja, hört ihr Lucy schnarchen? Nein. Jetzt? Ja. Hast du gehört? Ja, sie liegt hier wow. Und schnarcht. Okay, jetzt haben wir die Hörer wieder da. Ja, jetzt wieder Action, ne? So, dann ziehe ich doch mal die nächste Kategorie. Und zwar ich hätte nehme gern einen Cocktail. Wir bleiben bei Schade. Musik. Musikgenre gezogen. Dann nehme ich doch das fetzige Pop. Ja, das war einfach. Also ich habe jetzt das gesagt, weil ich das Genre meine. Ne? Nicht das Pop, sondern das Pop-Genre. Ach so, ja, das habe ich verstanden. Ich will nur, ne, weil sonst habe ich wieder... Keine Hass. Genau, habe ich wieder die Hass-Mails. Weil da kriegen wir auch sehr viele. Total. Ja, einfach kommunikativ ist unsere Community. Ja, dann erzähl doch mal was zur Popmusik. Ja. Popmusik ist wahrscheinlich, ja gut, in den 90ern war es wahrscheinlich so auf dem Höhepunkt, schätze ich mal, oder? Mit Backstreet Boys und Spice Girls und so weiter. Mhm. Ich glaube, da war so ein Ding. Und weil ich aber ein 90er Kind bin, fände ich Pop halt schon nicht so schlecht. Also Pop ist halt ja, schon ich auch nicht. Radiomusik auch irgendwie für mich, oder? Ja. Und es kann natürlich sehr belanglose Musik sein, aber ich finde, man verknüpft halt meistens irgendeine Erinnerung damit oder so einen Moment, wo man es gehört hat. Und was ich halt an Popmusik mag, ist, dass man mitsingen kann. Ich mag Musik, wo man mitsingen kann. Ja, das stimmt. Von daher ist Pop sicher nicht die anspruchsvollste Musikrichtung, sag ich mal. Ja, auch nicht die tiefgründigste. Auch nicht die tiefgründigste, wobei es gibt natürlich auch, auch guten Deutschpop, der tiefgründig ist, aber halt einfach poppig. Also gibt es ja schon auch. Ja, also Pop ist okay. Ja. Mhm. Ich stimme super. Zu. Jetzt höre ich Lucy ganz laut. Ja. Dieses Mikro ist wirklich ziemlich gut. Und schön. Wenn die Hörer wüssten, wie schön das ist. Ja, dabei schnarcht sie eigentlich überhaupt nicht laut. Okay. Aber Lucy, bist du eine kleine Schnarchmaschine? Sie hat ein bisschen aufgehört, aber sie hat sich nicht bewegt. Sie ist im Koma. Ja. Ja, P fällt mir Punk ein. Auch sehr gut. Aber... Warst du Punk? Nein. Schade. Ich war vieles, willst aber nicht Punk. Punk werden? Nein, auch nicht. Ja. Ja, Punk war ich auch nie. Ups. Was ist passiert? Entschuldigung. Action, Maren? Hab meine Hand am Tisch gestoßen. Das hört nicht auf. Ja. Solange das Internet nicht abbricht, ist alles okay. Ja, das Internet ist mir das Wichtigste. Ja, mir auch. Ja, also zu Punk kann ich nicht so viel sagen. Nee, ich auch nicht. Gut, ich... Dann mach einfach die nächste Kategorie. Vielleicht mal was ohne Musik? Ja, gerne. Unnötige Superkraft. Hatten wir es nicht auch erst letztens? Hatten wir? Hatten wir nicht beim... Beim O? Beim O? War das nicht in Ohnmacht fallen? Nee, die unnötige Superkraft. Peinlichkeit. Ah, ja. Stimmt. Das war die Peinlichkeit. Ja, die unnötige Superkraft. Ah, nee, wir sind ja nicht beim O, ich bin so dumm. Ich wollte einfach nur mal das Gleiche sagen, aber ja, falsche Folge. Unnötige Superkraft könnte der Pinkelboy sein. Okay. Musst du schon wieder gehen? Nee, geht, danke. Oder Pinkel Girl, mhm. Geht natürlich auch. Hat die Superkraft. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was kann er machen? Er kann überall hinpinkeln. Zum Beispiel. Er kann sich selbst anpinkeln und wird dann unsichtbar. Lecker, Maren. Das toll. Ist Pinkelboy. Also ich weiß und nicht, man wie riecht super ihn aber. Ich diese Kraft finde. Findest du nicht, würdest du nicht, wenn du dich unsichtbar machen könntest, indem du dich anpinkelst, würdest du es nicht machen? Nicht mal ausprobieren? Ja, unter der Dusche. Oder nur mal so auf die Hand pinkeln, dass die Hand Maren. Verschwindet. Was denn? Aber verschwindet dann nur das Körperteil, das man anpinkelt? Ja. Ja, wie will... Ja. Nein. Ja, nee, okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber... Ja, das ist halt noch nicht so ganz durchdacht. Pinkelboy ist noch in der begeistert. Beta-Version. Ja, und vor allem eben, es geht ja. vielleicht für einen Pinkelboy, aber Pinkelgirl wird schon schwieriger, nicht? Naja, man kann... Ich will jetzt nicht zu weit gehen. Ich habe da schon ein Konzept, aber das möchte ich jetzt auch nicht zu detailliert ausführen. Also... Sagen wir es mal so, es funktioniert. P2.0 wirst du uns das Konzept vorstellen, das vielleicht, ausgearbeitete. Ja. Sehr schön. Ja, ist natürlich schwierig, da noch eine zweite Superkraft zu finden nach deinem tollen Pitch. Ja, kann ich verstehen. Überbrücke gerne die Stille. Vielleicht was mit Popmusik? Ja, ich war gerade beim Posterboy, aber ich sehe da die Kraft nicht. Beim Posterboy? Ja. Pitch ist ein Posterboy. Er könnte halt die Kraft, Superkraft haben, in einem Poster zu verschwinden. Ja. Der ist eigentlich so ein Spion oder so. Dann, aber er spioniert ich nur meine, wer Teenager hängt, aus. Ich wollte gerade sagen, bei wer hängt sich schon Poster auf? Das sind halt hauptsächlich Teenager. Okay. Und dann... Es wäre ein bisschen wie bei Harry Potter die Bilder, die lebendigen Bilder. Natürlich. Ich sage einfach mal ja. Ja, weil du hast ja die Filme jetzt alle gesehen. Natürlich, und ich habe auch nichts davon wieder vergessen. Weil Harry Potter sieht man und erinnert sich immer an alles. Mhm. Ja, Posterboy, tolle Erfindung. Mein Konzept auch noch nicht ganz ausgearbeitet, aber ich reiche das natürlich auch nach. Ja. Gerne. Ja. Bin gespannt. Falls ihr Ideen habt, schreibt uns doch. Wie kriegt man die Leute dazu, uns zu schreiben? Ich weiß es auch andere... nicht, vor allem, dass sich nicht mal einer denkt, okay, die Armen, wir schreiben dir jetzt mal. Ja. Nein. Denkt sich keiner, ne? Es ist schrecklich. Ich habe überhaupt kein Herz. Ich habe immer das Gefühl, ich höre ja wirklich viele Podcasts und die sagen alle so, hey, keine Ahnung, bewertet uns, schreibt uns und so. Und die kriegen dann so 100 Reaktionen. Die haben aber halt auch viel mehr Hörer. Ich wollte gerade sagen, 100 Reaktionen wären bei uns halt alle Hörer. Eben. Wobei, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als 100. Weil wir haben auf Spotify alleine 100. Ich habe Spotify gerade sehr komisch betont. Ich wollte auch gerade sagen, sagst du das immer so? Aber ich habe mich nicht getraut, weil manche Sachen sagst du halt komisch. Aber schön, dass du mich trotzdem so annimmst. Ja, ich akzeptiere dich. Wie sagt man dem? Inkludierst? Inkludierst? Dierst? Ja. Integrierst in... Ja. Ja. Sehr, sehr nett. Ja. Lucy, jetzt ist er aber mal gut, ne? Oh. Gerade war es richtig laut. Warum bist du überhaupt hier und nicht im Schlafzimmer? Das ist wahre Hundeliebe. Lucy. Sie interessiert sich nicht. Tja. Na gut, ist halt ein Podcast. Soll ich mal... Und ja, sollst du. Ja. Im Hundebeutel. Ich habe überhaupt nicht mehr viele drin. Weil du einen Hundebeutel hast. Das stimmt. Ich habe aber gar nicht mehr viele Karten hier drin irgendwie. Also ich habe noch 9. Unsere Lieblingskategorie. Filme, nee, die hat, aber Filme? Die hatten wir. Maren. Wann denn? Letztens. Orient Express, habe ich ihr gesagt. Und du da, OC, California. Aber das war doch eine Serie. Ja, aber war das... es war Serie und ich habe einen Film gesagt. Stimmt. Ja, genau. Okay, jetzt Film. Wir bereiten uns vor auf die geheime Sache. Und ich nenne Peter Pan. Oh ja. Das fand ich immer cool, Peter Pan. Hatte ich auf Kassette, also auf nicht zum Gucken, sondern zum Hören. Okay. Als das Hörspiel quasi. Mit Tinkerbell. Das war so cool. Ja. Peter Pan ist und cool. Ich weiß, dass Peter Pan kam als realer Film raus, als ich so 12 war oder so. Mhm. Oh, und der Schauspieler. Oh, ein Träumchen. Ja, ja, also fand ich damals. Das kann gar nicht mehr wieder aussehen. Als Kind. Okay. Teenager. Ja, okay. Aber die Geschichte ist schön. Die mag ich. Ja, ich auch voll. Ja. Mir fällt nichts ein. Ich habe aber auch einfach überhaupt keine Filme in meinem Leben geguckt, habe ich das Gefühl. Obwohl ich gestern noch im Kino war und mir dann dachte, boah, eigentlich müsste ich immer häufiger ins Kino gehen. Warum solltest du nur Filme schauen mit dem Folgentitel? Ja, das konnte ich jetzt leider nicht beeinflussen. Schade. Gestern. Gibt es nicht auch den Polarexpress oder so? So ein Weihnachtsfilm? Oh ja, stimmt. Oder? Stimmt, ja, also so ein ich schenk dir den. Danke. Mir ist aber gerade noch ein schnulziger Film eingefallen. Ah, Dings. Was? Meinen wir denselben? Es gibt ich ja weiß eigentlich es ehrlich nur gesagt einen nicht Film mit P, den man kennen sollte. Ja, ja? Sag mal deinen. Wie? Nee, sag du mal deinen. Pretty Woman. Ah, oh, auch gut, aber das okay, wollte ich eigentlich aber sagen. Bei Pretty Woman würde ich den Soundtrack kennen. Oh ja, das stimmt. Ja, Pretty Woman, das ist auch nicht schlecht. Dann kannst du deinen Polarexpress auch zurückhaben. Danke, aber ich habe schon Peter Pan. Stimmt. Ja. Aber ich finde, Pretty Woman ist nicht so schnulzig wie das, was ich okay, sagen ich bin will. Gespannt. PS, ich liebe dich. PS, I love you. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich kenne ihn vom Titel her, also ja, aber... Das ist ja auch eigentlich ein Buch. Oder habe ich... Also wird dort jemand... Spoiler. Am Schluss wird er überfahren. Ist es der? Ich glaube, er wird am Anfang überfahren. Aha. Und dann kommt die Geschichte. Also er hinterlässt ja so Briefe. Hm. Ich glaube, das ganz genau weiß ich das auch nicht ich mehr, Ich weiß nur noch, ging. Dass ich mal einen Film gesehen habe, wo er überfahren wollte. Vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr, aber ich glaube, der Film basiert ja darauf, dass der schon tot ist okay. Und sie dann quasi immer Briefe von ihm. Okay. Oder habe ich das Buch? Da nee, ich habe das Buch nicht. Das ist was anderes. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Warum? Du hast den schnarchenden Hund, ich lasse jetzt meine miauende Katze rein. Oh ja, aber die gehört doch ja, gar nicht dir, oder? Ich habe jetzt so zum Fenster geschaut, plötzlich springt die Katze hoch. Das war ein kleiner Schock. Moment, ich lasse sie kurz rein. Okay, ja, mach mal. Hallo? So. Hast du jetzt gesungen? Ich habe Wasser getrunken. Das ist aufregend für die Hörer. Ja. Tut mir leid. Hörst du sie? Oh, ich glaube, ich habe sie gehört. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Ja, komm. Komm. Komm auf. Komm. Psst. Weißt du, wie die heißt? Ja, aber ich habe den Namen vergessen. Und die gehört deinen Nachbarn, ja, oder woher kommt die? Komm. Komm auf. Ja. Komm. Bist du ein bisschen doof? So. Hallo? Sag mal hallo. Mach mal. Mach mal. Ja, jetzt sagt sie nichts mehr. Jetzt ist sie auf meinem Schoß. Ja. Oh. Ganz nah. Sehr schön. Sag, hallo. Sag mal. Nee, sie will nicht. Saskia, die Katzenflüsterin. Aber sie schnurrt jetzt auch. Jetzt kann sie mit dem Okay, sehr gut. Um die Wette schnurren. Ja. Gell? Wo waren wir? Bei dem Film, aber das haben wir eigentlich schon abgehakt jetzt, würde ich sagen. Deshalb würde ich sagen, du kannst noch eine ziehen, oder? Eine kriegen wir noch hin. Nee, das ist mein Trink. Geh weg. Ich will den Cocktail. Ah. Jetzt habe ich den Film. Damit du. Ich habe was im Kopf. If you like pina colada. Nee, den überlasse ich dir. Caught in the rain. Okay. Schade. Ich habe Hobby. Pina colada machen. Nein. Playmobil. Okay. Zählt das als Hobby? Ja, wenn du 6 bist. Ja. Bist du. Ja, bin ich. Ich habe es zwar noch nicht gesagt, also ich habe es noch nicht offenbart, aber ja. Oder... Nee, es ist okay. Purzelbäume. Okay, ich bin wirklich 6. Ja. Es ist leicht kindlich. Leicht. Oder, okay, als drittes fällt mir vielleicht noch was ein. Also ich sagte sonst auch noch was. Pilates. Oh, ja, das ist... Ich werde erwachsen. Jetzt bist du 26, 27. Ich bin 27. Sehr gut. Ja. Ja. Okay, jetzt darfst du auch was aufzählen. Polo. Spielen. Hm. Das machen ja auch die Briten. Stimmt. Oh, nee, Katze, mach kein Zeichen. Was war das jetzt? Sie lief einmal auf den Tisch über den Laptop und wieder auf den Schoß. Und ich dachte, ich hatte schon Angst, dass sie irgendwie auf die Tastatur steht, die Aufnahme abbricht und alles löscht. Oh Gott, ja. Das wäre schlimm. Das wär schlimm. Deshalb darfst du das nicht mehr machen. Ja. Also Polo wäre eins und das andere wäre, ich spreche jetzt bestimmt wieder falsch aus und dann sagst du wieder Ersatzkehr. Bei dir klingt alles so falsch. Okay. Putzli. Puzzle. Das. Okay, wow. Zuerst wollte ich sagen, ich weiß nicht, was du meinst. Na, aber dann. Oh Gott. Hey. Ich dachte zuerst, das hat was mit Putzen zu tun. Ja, wahlweise darf man auch hobbymäßig putzen. Ja. Wie heißt das? Putzli? Putzle. Putzle. Das ist nicht mit B. Nee, Putzle. Okay. Ja. Okay. Cool, ne? Ja, voll. Mhm. Ja, also das würde ich anbieten. So als Hobby-Inspiration. Und machst du das beides oft? Beides eigentlich nie, ne? Okay. Ja. Aber ich sag mal so, auch eine sehr beliebte Kategorie in unserer Dating-App. Auf jeden Fall. Weil so findet man sein gemeinsames Hobby. Hast du einen Schlaganfall? Ah, gut. Nee, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wenn ich die Folge schneide. Ja. Und man dann anhand von Lucys Schnarchen hört, ob ich geschnitten habe oder nicht. Da musste ich gerade drüber nachdenken. Ja, gute Überlegung. Ja. Noch eine oder fertig? Zieh noch eine, ich will die Cocktail. Okay. Du darfst aber auch einfach so einen Cocktail erzählen, auch wenn ich es jetzt nicht ziehe. Nein. Ich habe es ziemlich nicht gezogen. Zieh noch eine. Ich finde die überhaupt nicht mehr. Hatten wir schon. Ich sehe sie. Ich habe umgedreht. Ich sehe sie direkt. Ich wüsste, welche Karte. Ja, dann erzähl doch mal. Hey, soll ich die Cocktailkarte ziehen? Gerne. Mein Cocktail Pina Colada. Jetzt darfst du deinen erzählen. Cocktail. Rubrik Cocktail. Mein Cocktail heißt Pelikan. Und er ist mit Grenadinsirup. Denkst du dir den jetzt gerade aus oder gibt es den? Den denke ich mir aus. Weil darum geht es. Deshalb wolltest du unbedingt diese Karte ziehen. Okay. Mit Grenadinsirup und jetzt musst du mir ein bisschen beim Brainstorming helfen. Vanille kommt da auch noch rein. So für die aufregenden Pünktchen. Da fehlt auf jeden Fall noch der Alkohol. Ja, aber du bist ja unsere Alkohol-Schnapsdrossel. Mhm. Ich bin das? Wie hat man dir gesagt? Jägermaren? Eben. Mhm. Noch Fragen? Das bin ich. Ich würde da... Weil ich sehe halt nur den langweiligen Wodka. Aber du hast bestimmt noch... Habe ich auch gerade gedacht. Aber vielleicht könnte man es auch noch ein bisschen anders aufpimpen. Weil die Grenadine ist ja schon süß und die Vanille ist auch schon süß. Also muss es was Neutrales oder was Gegensätzliches sein. Ja, kannst du alles reinkippen. Und dann will ich einen Schaum. Mhm. Schaum? Und wieso heißt das Pelikan? Weil es pink ist. Wird es nicht eher so rot? Ist jetzt verwechsel ich Pelikan wieder mit was anderem? Na, Pelikan sind die, die so auf einem Bein stehen. Nee, eben. Nee. Nein, das ist Flamingo. Eben, ich meinte Flamingo. Mist, ich verwechsel Ach sie so, immer. Ach so, stimmt, Pelikan sind mit die mit dem riesen großen Ding, Schnabel. Mit dem Hänge die sind doch einfach Schnabel, weiß, oder? Oder? Ja, aber die sind einfach shit. Weiß, oder nicht? Ja. Kannst du ein paar Marshmallows reinmachen. Also, ich meine die Flamingos, die... nee, ein Pelikan, der eine Flaminga als Mutter hatte. Ja. Ach so. Das stelle ich mir interessant vor. Ach Mann. Ja, jetzt geht mein ganzes Konzept nicht auf. Also wir tun jetzt so, als wären leid. Pelikane Flamingos. Gut. Ja, okay. Tun wir so. Wir sind ja kein Wissenspodcast, abgesehen davon. Nee. Hat niemand behauptet. Also Grenadinsirup wegen der Farbe, Vanille wegen den Pünktchen und dann doch Wodka. Mhm. Wodka und dann nehmen wir für den Schaum, was nehmen wir für den Schaum? Was passt denn da noch dazu? Welcher Geschmack hat für dich so ein Pelikan? Jetzt ein echter oder den du dir ausdenkst? Nee, der, den ich mir ausdenke. Da muss da irgendwas Himbeermäßiges sein. Idee. Ist die Himbeere die Dekoration? Ja. Eine oder drei? Warum gibst du diese Auswahlmöglichkeit? Es muss was Ungerates sein fürs Auge. Das ist wie beim Blumenkauf. Du kaufst auch... Ja, dann drei. Ja. Okay, drei. Aber kleine. Eine ist ja langweilig. Kleine. Okay. Ja. Aber den Schaum. Wir brauchen den Schaum. Wird es halt auch noch ein Vanilleschaum? Okay. Ja. Gut. Warum nicht? Verkaufspreis ist 14,50. Boah. Das ist günstig. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Also haben alle mitgeschrieben. Soll ich es nochmal sagen? Die Basis, Grenadinsirup und Vanilleschotenpünktchen. Gemischt mit Wodka. Darüber kommt ein Vanilleschaum. Dekoriert wird mit drei kleinen Himbeeren. Angerichtet in einem Pelikanglas. Also ein langfügiges... flaches Glas. Okay. Ja, und die Pelikane sind pink. Merkt euch das, Leute. Sehr gut. Es tut so gut, die Kategorie abgearbeitet zu haben. Ja, das freut mich, danke. Für dich. Dann kannst du jetzt in Ruhe schlafen. Ja. Und von Pelikan und träumen. Pimps. Und Pimps. Stimmt. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt aufs Sofa zur Katze. Sie miaut. Naja, gibt Schlimmeres. Ja. Miau, was? Hä? Naja. Aber war schön. Also für das P nur der fast letzte Buchstabe ist. Ja, das stimmt. War haben gar nicht so schlimm, ne? Gut geschlagen. Ja. Finde ich auch. Ja. Es war eine Freude. Nächste Folge wird unheimlich. Weil? Es ist Kuh ist. PQ stimmt. Oh, Maria. ja. Kategorie Tier nehmen wir. Und. Okay. Ja, es wird schlimm. Es wird schlimm, ja. Sagen wir, wie es ist. Ja. Aber das hört ihr beim nächsten Mal. Seid gespannt, bleibt uns treu und hört auf, uns zu schreiben. Und damit meinen wir, schreibt uns. Dringend viel. Viel. Alle. Ja, dann. Schlaf gut. Ja, kuschelt schön mit der Katze. Ja, und hört dem Hund zu. Er hat viel zu sagen. Ja. Bis bald. Ja. Ja. Tschö.